Wir können weg von hier. Das alles ist Vergangenheit. Sie hängt wie Regen über dir. Wir lassen alles stehen. Dieser Ort ist längst zu klein. Dort hinten, wo die Wolken ziehen, kann es nicht viel schlechter sein. Die Fenster blinkt, es ist dein Leben, in dem alles zu Gedanken zerrinnt. Zeig mir die Tür, ich gehe ohne Fragen rein, doch wenn ich sie schließen soll, dann werd ich wie ein Vergessen sein.